Kundgabe 4362. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1948. Urzustand. Fall. Liebe. Vollkommenheit. Wille. Mein unausgesetztes Werben um eure Liebe erfüllet ihr, so ihr in euch die Liebesflamme auflodern lasset und dies in tätiger Nächstenliebe zum Ausdruck bringt. Dann schließet ihr euch an mich an, dann seid ihr mein, weil ihr euer Wesen nun wieder angeglichen habt an mein Urwesen, aus dem ihr hervorgegangen seid. Denn ihr seid das Produkt meiner Liebe. Und was Liebe gebärt, kann immer nur wieder Liebe sein. Doch als frei in das Dasein gestellte Wesen, mit freiem Willen, konntet ihr euch auch wandeln und euer Wesen verkehren. Ansonsten, ihr unvollkommene Geschöpfe gewesen wäret, so ihr verharren musstet in dem Zustand, in dem ich euch geschaffen habe. Denn dies ist das Zeichen des Vollkommenen, dass es voller Macht und Kraft im Besitz des freien Willens ist. Wie es nun den Willen, sowohl als auch die Kraft nützet, ist dem Wesen selbst überlassen. Dass die Nützung nun eine meinem Willen widersprechende war, hat dem Wesen selbst nur das Entziehen der Kraft und des freien Willens eingetragen, weil es als göttliches Geschöpf nicht unvollkommen bleiben konnte, sondern ihm eine Möglichkeit geboten wurde, von meiner nie endenden Liebe, sich wieder zur Vollkommenheit zu wandeln. Will es nun wieder diesen Urzustand erreichen, so muss es wieder das werden, was es war. Liebe. Und so kann niemals das Gefühl der Liebe etwas meinem Willen Widersprechendes sein, wie auch alle Handlungen, die getragen von diesem Gefühl ausgeführt werden. Es ist die Liebe das, was den Menschen zum gottähnlichen Wesen stempelt. Es ist die Liebe auch Trägerin der Kraft. Und es wird das Wesen wieder kraftvoll sein, so es zur Liebe sich gestaltet hat. Die Liebe will sich betätigen, sie will schaffen und aufbauen. Und niemals wird die Liebe etwas zerstören oder nehmen wollen. Darum war der Urzustand des Wesens Seligkeit im Vollmaß. Dass auch das von mir geschaffene Wesen fallen konnte, obwohl es mit reichster Erkenntniskraft ausgestattet war, ist damit zu erklären, dass die Liebe zu mir und die Selbstliebe zu gleichen Teilen dem Wesen innewohnte, weil der freie Entscheid nötig war. Denn das Wesen war vollkommen erschaffen und musste sich erst durch eine Probe bewähren, indem es die Vollkommenheit selbst anstrebte. Also musste es fallen können in die Tiefe, wie es aber auch in der Höhe sich behaupten konnte, durch falsche oder rechte Anwendung seines Willens und seiner Kraft. Das Wesenhafte, das als Mensch oder in den Schöpfungen der Erde verkörpert ist, hat versagt, und seine Liebe wurde eine verkehrte Liebe. Die Eigenliebe überwog. Und das Wesen fiel. Darum muss die Liebe eine recht gerichtete sein. Sie muss mir gelten und wieder als Kraft zum Ausdruck kommen. Es muss das Wesen im Stadium des freien Willens die ihm zu Gebote stehende Lebenskraft nützen, in gebender, aufbauender Tätigkeit, in uneigennütziger Nächstenliebe. Und dies ist Zweck und Ziel des Erdenlebens, dass sich der Mensch zur Liebe gestaltet, um wieder sein Urwesen anzunehmen und der ewigen Glückseligkeit teilhaftig zu werden. Darum ersticket das Flämmchen der Liebe nicht, so es in euch auflodert. Gebt ihm Nahrung und lasset es zu einer hellen Flamme werden, die überschlägt auf die ewige Liebe, die euch zu vollkommenen Wesen macht, die ihr waret von Anbeginn. Amen.